Das Jahr 1949 gab den Deutschen der drei westlichen Zonen die Chance zum Neubeginn einer gemeinsamen Staatlichkeit. Sie ist genutzt worden. Auch in ihrer eingeengten Souveränität hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Legitimation durch Volkszustimmung erhalten. Aber wir wissen, dass die innere Kräftigung von einer Ausweitung des wechselseitigen Vertrauens abhängt. Das ist der Inhalt unserer Bemühungen, die Trümmer der Geschichte zu beseitigen, die zwischen dem deutschen und dem französischen Volk liegen. Dem Verhältnis zu England jene Klarheit zurückzugeben, die vor einem halben Jahrhundert verloren ging. Ich würde mir selber untreu werden, würde ich in dieser Stunde nicht ein besonderes Wort an Amerika richten. Nicht davon soll jetzt gesprochen werden, was immer ein Geschichtsvorgang eigenster Art bleiben wird, dass der Sieger im Krieg nach dem Ende des Kanonengebrülls zum Helfer geworden ist. Wir wissen, dass im amerikanischen Volk die Anschauungen über Deutschland noch miteinander ringen. Wir wissen, wie bei uns selber, das Wissen um die Hilfe von manchem gestauten Ressentiment über dieses und jenes Ungeschick bedroht ist. Darüber hinwegzukommen, ist eine seelische Aufgabe. Wir gehen in das neue Jahr mit einer seltsamen Mengung der Gefühle. Es gibt nach altem Brauch heute Nacht, gibt in den nächsten Wochen viel ausgelassene Fröhlichkeit. Man hat mir geschrieben, ich solle das verbieten. Das kann ich nun nicht. Und ich bin selber ein Freund des fröhlichen Wesens. Aber man möge spüren, dass diese Zeit ihre Grenzen fordert. Es gibt Leute, die in den nächsten Minuten ungeduldig aus einem Halbjahrhundert herauskommen wollen, das so viel geschichtliches Leid umfasste. Und sie müssten doch noch 12 Monate warten. Dem frommen Gemüt ist der Auftrag gestellt der hoffenden Ergebung. In Rom ist die heilige Pforte von St. Peter geöffnet, auch für den Strom deutscher Pilger, die zwischen der Unruhe dieser Welt dort die Ruhe in Gott finden wollen.